1. Waren der Herrschaft von König Ahas von Juda, dem Sohn Jotams und Enkel Uzias, Maskitten König Rezin von Aram und König Pekah von Israel, der Sohn Remaljas, gegen Jerusalem, es zu belagen, es gelang ihnen jedoch nicht, die Stadt zu eroben. 2. Als dem Königshaus Davids die Nachricht überbracht Word, dass die Aramäer in Ephraim lageten, ergriff Ahas und sein Volk ein solche Furcht, dass Iahazen zitterten, vergleichbar mit Bormen im Wald, die vom Wind geschüttelt werden. 3. Daraufhin befahl der Herr Jesaja, zusammen mit seinem Sohn Skir Jashab zu König Ahas zu gehen, und zworen das in der Wasserleitung des Oberen Teiches, und der Straße am Walkerfeld. 4. Dort sollte Jesaja zu im Sprechen, sei wachsam und beware Ruhe, furchte dich nicht und lass den Haus nicht versagen wegen dieser beiden rauchenden Holzscheit, deiner Glimmen, trotz des heftigen Zorns von Rezin, den Aramäern und dem Sohn Remaljas. 5. Den Obwohl Aram, Ephraim und der Sohn Remaljas Boses gegen dich geplant haben, in dem sie sagten, 6. Wer wollen gegen Juda ziehen, es in Angst versetzen, es für uns eroben und den Sohn Tabels dort zum König einsetzen. 7. So spricht der Herr, Yahweh, dieser Plan wird nicht zustand kommen und sich nicht erfüllen. 8. Denn Damaskus ist die Hauptstadt Arams und Rezin ist der Herrscher von Damaskus, doch innerhalb von 65 Jahren wird Ephraim so zerstört sein, dass es kein eigenständiges Volk mehr bilden wird. 9. Samaria ist die Hauptstadt Ephraims und der Sohn Remaljas ist der Herrscher von Samaria. Wenn nicht glaubt, wordet keinen Bestand haben. 10. Der Herr sprach erneut zu Ahas und sagt, 11. Erbitt dir einsachen vom Herrn, deinem Gott, seisaus der Tief der Unterwelt oder von den Hohen des Himmels. 12. Ahas erwidet jedoch, ich werde kein Zeichen erbitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. 13. Daraufhin sprach Jesaja, hort doch, vom Hause Davids. Ist es juk nicht genug, Menschen zu ermüden, dass nun auch meinen Gott ermüdet. 14. Die Schuld wird der Herr selbst juk einsachen geben, ein Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebaren und im den Namen Immanuel geben. 15. A word sich von dich milchen honigen aren, bis alt genig ist, das bos absulinen und das gut zu wählen. 16. Den bever der neblend, das bos absulinen und das gut zu wählen, word das land der beiden koniger, vor denen du dich furchtest, verwustet sein. 17. Der Herr wird über dich, dein Volk und dein Haustage bringen, sie der Trennung Ephraims von Juda nicht mehr erlebt werden, und zwar durch den König von Assyrien. 18. An jenem Tag wird der Herr die Fliegen vom in der Nilkanali Ägyptens und die Bienen aus dem Lande zur Herbeipfeifen. 19. Sie werden allkommen und sich in den Tiefentalen, den Felsspalten, in allen Dornbüschen und auf allen Weidplatzen niedlassen. 20. An jenem Tag wird der Herr mit einem gemieteten Rasiermesser, namlich dem König von Assyrien, der jenseits des Euphrat beheimatet ist, das Haupt, die Schamhaar in sogar den Bart abscheren, was ein Wohlstandig Entblossung und Zerstörung symbolisiert. 21. An jenem Tag wird jemand, der überlebt, nur noch ein Jung Kuh und zwei Schaf oder Ziegen besitzen. 22. Aufgrund der Jeringen Milchmensch, die Tier geben, wird sich von dich Milch ernähren, den dich Milch und Honig werden die Einzige Nahrung für die Überlebenden im Land sein. 23. An jenem Tag werden allort, und denen 1000 Weinstock im Wut von 1000 Silberstücken standen, von Dornen und Jestrup überwuchet sein. 24. Man wird dies Gebiet nur noch mit Pfeil und Bogen betreten können, da das gesamte Land von Dornen und Jestrup bedeckt sein wird. 25. Die Berge, die einst mit Hacken bearbeitet werden, wird niemand mehr betreten, aus Furcht vor Dornen und Jestrup, statt dessen werden Rinder und Schaf dorthin getrieben, das Land zu zertreten.